Zeitweises. Mit dem Dom. Hallo. Mit dem Zeitweise. Hallo. Mit dem Map. Ja, hallo. Wir haben die überflüssigen Wörter gekürzt, jetzt gerade im Intro, habe ich das Gefühl. Weil wir so viel Content haben. Genau, weil wir so wahnsinnig viel Content haben. Ich musste, es ist so wenig los, ich musste sogar auf Gerüchte und Rumoren zurückgreifen. Rumoren, genau. Ja. Ja, dann fangen wir doch mal mit dem interessanten Teil an. Genau. Folge 126. Ja. Und da habe ich rausgesucht die Route 126 aus der Pokémon-Welt. Hurra, Pokémon, das ist eben Wassergedönse, oder? Ja. Ja. Hoenn. Dritte Generation. Keine ich hoffe, Ahnung. Du hast es angeklickt vorher. Ich weiß überhaupt nicht, wovon ich gerade rede, aber die Route 126 ist eine Wasserroute in Hoenn, ohne konkrete Richtung. Ja, in der Mitte befindet sich die Vulkanstadt Xenaroville, die von tiefen Gewässern umringt ist. Mhm. Die Stadt kann man nur mit dem VM-Taucher erreichen. Ja. Interessant. Ja. Pokémon Rubin, Smaragd oder Saphir? Rubin und Saphir und... Nein, ja. In Pokémon Smaragd gibt es 5 Trainer mehr als in Rubin und Saphir. Ja. Ich habe keine Ahnung, wovon ich gerade spreche. Das ist schön. Also Pokémon war nach meiner Zeit. Pokémon war immer. Ja. Ja, noch ein Follow-up zu letztes Mal, wer dann nicht dazugekommen ist oder sich nicht getraut hat, die 126 zu suchen bei der Google-Bildersuche. Das waren dann nach den Motorrädern bei 125 die Autos, und zwar die Fiat 126, auch in der Seite voller Autos. Und Marcells Scherz mit 124 sind dann Fahrräder, ist so erst auf 120 zu erreichen und dann auch nicht so viele Fahrräder. Genau. Wenigstens ein paar. 124 sind nämlich auch Autos. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, auch mal nach der Zahl 24154903 suchen, ist ja naheliegend. Was zum Teufel? Das hättest du aber in die Shownotes eintragen können, bitte. Jetzt. Naja, soll ja jemand was davon haben. Können wir die Stelle nochmal hören, kennt. Bitte? Nochmal, ihr müsst diesen 30-Pfeil drücken. Nee, egal. Nachdem ich jetzt komplett verwirrt bin, versuche ich jetzt einfach in die vorgelegten Gleise überzuleiten, nämlich mit Neuigkeiten. Und als erstes sprechen wir da über Einstellungspolitik bei Apple. Überhaupt sind die ganzen Nachrichten sehr einstellungskündigungswechsellastig irgendwie heute. Also die Einstellungen sind eine Katastrophe. Findest du? Also Apple stellt nein, jetzt... Nein, auf iOS. Ach so, ja. Da-da. Nein, es geht tatsächlich um, wie man im Englischen so gerne sagt, Human Resources. Ganz schrecklicher Begriff, aber so heißt das nun mal. Apple stellt nämlich einen neuen Vice President of Special Projects ein. Special Projects. Special Projects. Namentlich den Herrn Paul Deneuve. Der kommt von Yves Saint Laurent. War da Chef. Okay. Und jetzt ist er Vice President of Special Gedöns bei Apple. Und sie verraten nicht so wirklich, was der eigentlich machen soll. Aber ist ja interessant, ja, dass man sich jetzt irgendwie da Haute Couture einkauft. Thoughts? Ja, oh, mei, weiß ich nicht, was da so bei rauskommt, nachher, da. Ja, schauen wir mal, dann singen wir schon, oder? Ja, hast du irgendeine Ahnung, für was? Also so Gerüchte halber heißt das so, ja, hier, das wäre ja irgendwie sinnvoll gewesen, den einzustellen als Ersatz für den dafür das Retail-Loch, das hinterlassen wurde vom, wie hieß der gleich, ich habe es vergessen, wie der letzte Retail-Chef hieß, der dann irgendwie zusammen mit, Forstall, geforstalt wurde. Und dann ist es halt, ja, also das hätte ja der machen können und so, und das würde sich ja ganz gut treffen, weil der arbeitet ja auch in Retail und da kennt er sich aus und bla. Aber das war wohl nicht der Fall, ja, sondern wie gesagt, Apple hat gesagt, nee, nicht Retail, sondern Special Projects. Und jetzt wird natürlich so ein bisschen spekuliert, ja, hier Fashion, Mode, vielleicht hat er jetzt mit Uhren zu tun. Wearables. Die iWatch. Die iWatch, ja. Die wird er dann gestalten, so der also dass man modisch mehrere Varianten hat, mehr als Apple sonst so macht von Geräten vielleicht. Meinst du? Ich habe keine Ahnung. Ich bin naja, also auf jeden Fall verkauft er ja sowieso schon Luxusgüter, da ist er bei Apple dann auch gut aufgehoben, hieß es dann in den Spekulationen. Mal sehen, was das wird. Ja, also auf jeden Fall gibt es jetzt einen neuen Vice-Präsidenten. bei Apple. Und die iWatch-Spekulationen sind dann irgendwie auch gleich so der nächste Punkt auf der Liste, weil Apple jetzt irgendwie damit anfängt, in allen möglichen Ländern diese Marke zu registrieren. Ich dachte in Japan. In Japan, in Russland, in Mexiko und noch irgendwo. Nur im Ausland iWatch, das klingt sehr nach Prism. Es auch nicht schlecht. Ich meine, das könnte natürlich auch der viel gerumorte Apple TV sein eigentlich. Ach so, ja, so eher in dem Kontext. Das muss ja, gar, Kontext muss ja gar keine Uhr sein, wirklich, oder? Okay, aber das würde so ein bisschen dem Naming-Konzept irgendwie... Es wäre auch ziemlich albern, dann, wenn man das Apple TV aufbaut zu einer Konsole, das dann Watch zu nennen, was so passiv ist. Ja, und das wäre halt das erste Mal, dass da tatsächlich ein Verb passiert in so einem Produktnamen. So. Ich wollte doch nur schwurbeln. Mein Gott, I live. Aber I live. Also, ja, das ist alles, wieso das alles Pad Objekt. Ist doch auch ein Verb. Aha. Ah, iPad. So. Mhm. Oh, das habe ich iPad. Noch gar nicht gesehen. Phone ist ja auch ein Verb. Mhm. Ja, nee. Ja. Lassen wir das. Widerlegt. Haltet ihr das wahrscheinlich, dass es irgendwie Uhren von Apple gibt? Ich bin da nach wie vor irgendwie sehr skeptisch. Also nach wie vor, es könnte sehr sinnvoll sein, so wie sie gerade so mit Stromersparnis und Lebenszeiten es eigentlich optimieren alles, könnte es auch wirklich klappen, dass so ein relativ dünnes Uhrenteil zumindest als so ein bisschen Pebble Plus, ja, einfach nur die Nachrichten da anzeigen, ein bisschen die Termine angucken können und ansonsten Uhr sein. Wieso nicht? Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Apple wirklich diese Nummer mit wir machen ein Schwarz-Weiß-Display und irgendwie... Nee, das ist Farbe. Das ist Farbe. Ich mir eher wie den iPod halt vorstellen. Mit dem Akku irgendwie so ein bisschen schwierig, habe ich das Gefühl. Ja, den Akku, der kommt dann komplett ins Armband oder so. Hm. Also da machen sie, flexible Akkus oder was auch immer. Da Johnny Ive kann ein bisschen schwurbeln und dann... Ich sehe schon den weißen Raum vor mir. Ja, ja. Also, ja, ich würde es kaufen und ja, ich glaube, viele Leute würden es kaufen. Es ist ja auch so ein bisschen in iOS 7, ich weiß gar nicht, war das in der Keynote mit den Autogedönse? Mhm. Schon, oder? Ja, es war zumindest, es ist öffentlich. Es ist öffentlich, okay, dann kann man ja drüber reden. Ist ja irgendwie auch so, dieses Autogedönse ist ja auch so eine zweite Ansicht quasi auf, also so ein Second Screen vom iPhone aus bedient. Mhm. Und so ähnlich könnte ja so eine iWatch dann auch funktionieren. Ja. Also, und gerade jetzt mit mehr Hintergrundtasks, die dann auch sowas bedienen können, vielleicht und dürfen. Ja. Also da ist schon was, da ist einiges denkbar und an sich der Sensor ist es halt, glaube ich, so. Der Sensor. So ein Wackelsensor am Arm. Ja, da kannst du diese. Vielleicht auch könntest du auch den GPS-Kram auslagern. Dann hast du nochmal was anderes, was den GPS-Strom und das Telefonstrom und so. Es sind viele, viele absurde Sachen denkbar mit so einem Gerät und ich halte das durchaus für nett. Also ich würde auch, nee, das würde ich nicht. Ich habe gerade überlegt, ob ich das Audio über die Uhr dann hören will, aber ob das Kabel in meine Hosentasche geht oder an mein Armgelenk. Nee. Beides doof. Beides doof. Ja, mal gucken, was da passiert. Ich denke ja, dass das sowieso dann noch ein bisschen dauert. Also vor allem, wenn es tatsächlich so ist, dass Herr Deneuve da jetzt irgendwie was zu machen soll, dann ist es ja noch eher ein längerfristiges Projekt. Ja, und ich denke, jetzt ist es natürlich sowieso erstmal ein bisschen ruhig bis zur iPhone-Ankündigung. So. Die ist eigentlich so als nächstes am Start. Und das ist iPhone. Das ist wieder so ein. Da wird es nur das iPhone geben. Also die wird keinen anderen, keine großen Parallel. Also vielleicht, also man könnte das schon so bundeln, ja, also wenn man sonst Sorgen, aber Apple hat ja keine Sorgen, dass sie sonst keine Aufmerksamkeit bekämen. Nee. Insofern, glaube auch nicht drauf. Ruhefon. Aber wo du sagst iPhone, da gibt es ja irgendwie auch so massiv wieder Gerüchte, und zwar die gibt es ja irgendwie seit 5 Jahren, gefühlt, und jetzt wieder aktuell, weil irgendwelche Fotos aufgetaucht sind, deren Authentizität fragwürdig bis ist. Nämlich billige iPhones. So. Wird ja schon ewig gerüchtet, dass Apple jetzt irgendwie endlich billige iPhones machen soll, weil dann verkaufen sie noch mehr und irgendwie nehmen Android den Markt auch noch weg, in Anführungszeichen. Jetzt gibt es halt diese Fotos von irgendwelchen Plastikhüllen für iPhones, die da bei Foxconn vom Band fahren. Also ich muss sagen, ich glaube es halt irgendwie nicht, weil die Komponenten, mit denen man Geld sparen kann, machen halt die Experience auch kaputt. Tja, so. Also ja. Die sind entweder, das Gerät hat weniger Strom, weniger schnell ist eigentlich auch nicht. Was ist denn das, was Geld spart wirklich? Also ich glaube. Ich frage mich auch, was da viel Geld sparen soll. So, und es würde halt komplett auch dem aktuellen Marketing-Push widersprechen, zu sagen, hier designed in California und irgendwie wir sind die Wert drauf legen, dass irgendwie alles super ist. Ja, und, beim Display zum Beispiel gibt es einfach keinen Weg zurück. Und das wäre, glaube ich, schon so eine Komponente, mit der man Geld sparen kann. Aber stell dir mal vor, du hättest da in dem Billig-iPhone dann ein beschissenes Display drin, jetzt wo schon in den iPod Touches dieselben Displays drin sind. Nee. In den großen Dingern. Bei der Kamera könntest du ein bisschen, aber auch nicht so sehr. Bei den Funk, also ich weiß nicht genau, wo man gut sparen kann. Also ich glaube, Apple macht weiter diese Flaggschiff-Strategie. Also vielleicht ist es halt so, dass es einen anderen Design Typ gibt vom Telefon. So. Dass sie, wenn das iPhone 5S rauskommt, irgendwie das iPhone 5 mit Plastikhäuschen verkaufen. Aber das würde unterm Strich halt auch mehr kosten, als es einfach weiter so zu machen. Wie es macht jetzt an sich so keinen wird. Sinn, dann haben sie wirklich ihre ganze Peripherie-Maschinerie am Start, die mit 2 Jahren schon immer ganz gut zu kämpfen hat, finde ich. Also so, ich als Privatperson da immer mir Zeug zu kaufen oder nicht zu kaufen und das hält dann. Kaufst du dir irgend so ein Ding auf Kickstarter und bis es dann fertig ist, ist der Anschluss schon wieder ein anderer. Also das ist so ein Sack voller Schmerzen, wenn sie jetzt nicht mit iOS 7 komplett die Nicht-Retina-Geräte gecuttet hätten für auf der Phone-Seite, also auf der iPod und iPhone-Seite, dann hätte ich mir noch vorstellen können, dass sie vielleicht wirklich so ein Nicht-Retina-Gerät machen an der Stelle. Ja. So, und dann auch Low-Cost, aber das kann ich mir jetzt nicht mehr vorstellen. Also gerade mit iOS 7 sieht A, nicht Retina-mäßig auch echt nicht brauchbar aus und B, unterstützen sie jetzt wirklich auch keine existierenden Geräte mehr mit nicht Retina. Ja. Vor allem, was soll denn Low-Cost heißen? Ich meine, wir haben ja auch noch die Touches. Sind die dann teurer als ein Touch? Sind die schlechter als ein Touch? Also, es ist irgendwie schwierig. Also, wo soll das in die Produktmatrix reinpassen? Das ist schon eine konkrete Frage, weil also die iPods sind halt iPhones ohne Phone. So, und wenn du jetzt ein Phone machst, das schlechter ist als ein iPod, aber mit Phone, dann ist es ja endgültig verwirrend. So. Ja. Also, was dann aber wiederum für die Fotos hieße, dass das halt irgendein Rip-Off-Produkt ist, oder? Ja, also entweder das ist einfach ein Rip-Off-Produkt oder es ist halt einfach ein Foto, das gemacht ist, um halt irgendwie damit in der Presse zu sein. So, da steht ja da unten wieder so irgendwie eine Webseite drin mit Watermark. Das hilft ja auch schon bei Klickraten und so. Ah, lass uns raten. Klickraten. Ja, wir fangen woanders zu arbeiten an, Teil 2. Don Matrick, ja, Xbox-Chef, um es mal irgendwie informell zu formulieren, er ist irgendwie Head of Entertainment-Gedöns bei Microsoft gewesen, ist jetzt eben gewesen, weil er jetzt zu Zynga wechselt. Ja. So nach Launch-Ankündigung der Xbox One, also nicht mal so den Launch abwarten. Genau. Ja, es wird jetzt irgendwie so geschrieben in der Gamespresse so, die Reception auf der E3, also so wie sie so ankam, die Xbox One, die war ja eher so suboptimal und jetzt wirft Microsoft ihn quasi raus deswegen und so als hier Damenopfer sozusagen. Ist die Frage, ob das wirklich so Sinn ergibt, ja, ob das wirklich so ist. Ja, also ich denke, der wollte da schon länger weg, ja, und da gibt es auch einen schönen Artikel zu, der das ähnlich sieht. Und ist halt die Frage, haben sie ihn jetzt einfach nur früher gehen lassen oder ihm nahegelegt, dass er früher gehen soll, damit es so aussieht, dass Microsoft jetzt irgendwas macht gegen diesen verpfuschten Staat und dann irgendwie sagen kann, so und jetzt neu anfangen, Xbox One, jetzt alles gut und so und macht euch keine Sorgen. Keine Ahnung. Aber so. Zynga? Ich dachte, denen geht es auch nicht so gut. Ich wollte gerade sagen, die sind auch eher auf dem absteigenden Ast. Ja, aber da kann man jetzt irgendwie, also da kann man ja sich dann vertun quasi als Retter von Zynga sozusagen. Das ist ja schon auch spannend. Und es ist praktisch eine Herausforderung, dieser Aspekt der Dinge. Da gibt es auf jeden Fall nicht die Used Game Problematik. Stimmt, ja. Und die Always-On-Sache. Stimmt, insofern ein guter Fit, wie man so schön sagt. Ja, was ich viel interessanter finde, ist, ob die Xbox One noch in irgendeiner Form eine gute Kurve kriegt. Weil ich jetzt ja schon gerne als Spieleplattform gleichzeitig finde ich diesen Kinect-Ansatz halt, also diesen Fokus auf Kinect nicht so dolle, die Fotos auf Fernsehen nicht so dolle. Warum will ich so ein Gerät eigentlich noch? Ich habe es dann wieder so jetzt die letzten Tage gemerkt, so die Performance von den aktuellen Konsolen ist mir für alle Sachen eigentlich genug. So. Ja, ja, es ist wirklich, wirklich schwierig zu sehen, warum man sowas überhaupt haben will, außer dass halt die Spiele dann nur noch dafür kommen. Aber also wegen Performance bräuchte ich jetzt auch nichts Neues. So, wenn ich mir jetzt mal aktuelle Spiele angucke, das ist mir schön genug. Ja, so. Ja, und vor allem will ich eigentlich auch gar nicht, dass noch mehr Geld in diesen Hyperrealismus fließt. Ja. Das ist so, dann kann ich Kinofilme gucken. Also ich bin jetzt, die Spiele machen, sind mir da realistisch genug, wenn sie realistisch sein wollen. Und also da habe ich jetzt eher so diesen alten Nintendo-Ansatz von, mach halt die Hardware so, dass es begrenzt ist, weil dann bleiben die Titel ein bisschen überschaubarer. So. Ja, und vor allem ist es halt auch so, da muss man sich dann mehr anstrengen. Ja, da kann man nicht einfach jetzt irgendwie so mal alles mocappen und irgendwie die Leute einscannen und dann einen Film digital machen, sondern da muss man sich jetzt Sachen überlegen wie Okami zum Beispiel. Mhm. Ja, die halt irgendwie auch mit relativ begrenzter Computing Power damals halt richtig schöne Grafiken gemacht haben. Aber keine Ahnung, ob. Also ich glaube nicht, dass ich eine Xbox One will. Ich glaube auch nicht. Ich habe keine PlayStation 4. Also bei mir ist es echt so, ich bin jetzt, glaube ich, gesättigt, was Konsolen angeht. Die Ouya wird ja toll. Ja. Ich habe heute einen Artikel gelesen hier, How to pair an PlayStation Controller with your Ouya. Mhm. Da weiß man natürlich, da läuft alles super, wenn man jetzt irgendwie schon Anleitungen liest, wie man irgendwie Third-Party-Controller damit pairt. Naja, an sich für Zwei-Spieler-Geschichten, wenn man eh schon hat. Nein, und so. Es ging darum, der Original-Controller ist zu scheiße, deswegen nimm doch den PlayStation-Controller. Ich habe sie immer noch nicht abgeholt. Ich glaube, ich muss jetzt dann morgen fahren, sonst ist sie beim Zoll wieder auf dem Rückweg. Uiuiui. Ja, ich muss morgen fahren. Morgen früh zum Zoll, meine Damen und Herren. Ja, aber wenn man den PlayStation-Controller schon pairt, dann kann man eigentlich auch kleine PlayStation. Nee, lassen wir das. Android für die PlayStation. Genau, den Ouya-Controller durch den DualShock ersetzen und die Ouya durch die PlayStation und dann, nee. Egal. Auf jeden Fall, es bleibt spannend in Sachen Xbox. Jetzt wird alles bestimmt super. Was ich in Sachen, so an sich auch in Sachen Microsoft, oder? War ja auch jetzt auch so Windows Blue Preview und so Zeug mit mehr Startbutton, aber Windows Blue ist 8.1 oder was? Ja, ah, ja, glaube okay. Ich. Ich habe auch gelesen, dass das Windows RT Update jetzt Windows RT 8.1 heißt. Was ja schon fast mehr so ein Audio-Standard sein könnte. Stimmt. Was ein bisschen verwirrend ist, weil es halt vorher nicht 8 hieß und jetzt hieß es 8.1. Aber ich habe auch gerüchtehalber gelesen, dass die Microsoft Windows-Chefin jetzt zu Xbox wechselt. Okay. Ja. Aber was mich am meisten irritiert an der Stelle, und BlackBerry ist irgendwie tot, aber. Ach, schon wieder? Immer noch? Keine Ahnung. Ja, wieder irgendwie so, und zwar das Playbook. Das ist endgültig abgesäbelt worden, so die letzte Woche. Nobody cares. Was mich aber echt so zutiefst irritiert, ist, dass ich mich wirklich nicht für die anderen Produkte interessiere. So, ich hatte ja so am Anfang das webOS-Tablet, so, da gucken wir mal an, machen wir mal irgendwie. Das Nexus 7 habe ich auch mal angeguckt und gemacht und irgendwie, nee, die Geräte gehen jetzt wirklich so in den Hintergrund, das ist ein Tablet und das ist jetzt ein iPad und das weiß ich, wie man das bedient, das macht die Dinge, die ich von dem Tablet erwarte. Tellerrand weitergucken, nö. So. Und ich finde die Haltung ein bisschen schräg, weil eigentlich habe ich sie an sich nicht so. Ich gucke mir gern Dinge an, aber ich bin überdrüssig. So, sowohl bei Windows, ich mein, Windows RT mal wirklich angucken, einfach nur mal so komplett die Ideen durchgucken und so, ich habe überhaupt keine Lust. Ja. Du bist allem überdrüssig. Konsolen, mobile Betriebssysteme. Ja. Tunnelblick-Fanboys. Na gut, also Fanboys bist du hoffentlich nur nicht überdrüssig. Ja, auch wenn wir wieder mal Probleme haben, hier die Zeit zu füllen mit Themen, habe ich das Gefühl. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Habt ihr den Trailer zu Jobs gesehen? Leider noch nicht, nein. Ah, Jobs. Jetzt, ich habe jetzt irgendwie Jobs mit C-H-O-P-S. So, dachte jetzt irgendwie irgendein neuer Splatter-Film oder so. Jobs. Ja, habe ich gesehen. Ja. So ein bisschen over the top. Findest du? Also ja. ich fand den ganz süß eigentlich. So. Also ich sehe ihn halt in dieser Tradition von, also es geht um den Steve Jobs Biopic-Film, der irgendwie ein Fernsehfilm ist, glaube ich. Also es ist kein Kinofilm. Also der mit Ashton. Der mit Ashton Kutcher. Kutcher. Genau. Es ist nicht der ganz schlechte Funny or Die-Film, den man bitte nicht guckt. Okay, und ich habe den nicht gesehen. Sehr gut, sehr gut. Auch dabei bleiben lassen. Das ist wirklich so Lebenszeit, die vergeudet ist. Ja. Und es ist aber auch nicht der vom Sorkin. Nee, Sorkin macht ja irgendwie noch was anderes, richtig. Sondern es ist eben dieses Made-for-TV-Ding. Dafür ist es aber echt gut gemacht, finde ich. Also dem Trailer nach zu urteilen. Und ich sehe ihn so ein bisschen in der Tradition von Pirates of Silicon Valley. So. Ja. Und da ist er halt irgendwie so, erzählt die ganze Geschichte nochmal, also von vorne weg. Aber geht halt weiter, so bis. Es ist so ein Sequel mit, also komisch eigentlich. Also denselben Zeitraum abgedeckt, nicht länger, der Film ist trotzdem nicht länger. Mir war das bei Pirates of Silicon Valley eigentlich schon zu kurz. Ja, ja, also Pirates of Silicon Valley hört auch so mit dem Downer halt einfach auf. Ja, also so irgendwie, Steve ist zurück und Microsoft kauft Apple. So. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass er ganz amüsant wird. Ich werde ihn auf alle Fälle gucken, glaube ich. Wahrscheinlich hat er inhaltlich Schwächen. Ach. Wie es denn immer so ist. Da muss man mit leben bei so einer Fiktionalisierung, glaube ich. Aber ich habe ein kleines Stückchen. Ich hätte ja letztens auch total verdrängt, dass es jetzt ja schon 2 Jahre her ist. Ja. So, ich habe mir gedacht, so, ja, letztes Jahr auf der WDC war ja noch die letzte. Nee, da war nur Forstall. Nur ja, nur denn. Wir behalten das mal im Auge. Könnte ein spannendes Dingsy werden. Spannendes Dingsy hatten wir auch für das neue Double Fine Adventure, das ja. Irgendwie vor ein paar das. Monaten gefundet wurde über Kickstarter irgendwie im Auge. Aber da gibt es wohl ein bisschen Probleme gerade. Also im Grunde kann man fast sagen, die sind erwartet gewesen. So. Wenn man so du hast alles schon vorher gewusst. Wenn man so die Entwicklung des Projekts angesehen hat. Mhm. Also sie sind ja absolut überfundet worden. Ja. Mit 3 Millionen, was wollten sie am Anfang? 400.000. Glaube ich. Tim Schäfer hat dann wohl das Projekt ein bisschen aufgeblasen. Ja. Sodass das Budget von 3 Millionen nicht mehr reicht. Und das wurde auch schon in der letzten Folge thematisiert oder sogar in der vorletzten. Und also Folge im Sinne von, das wird ja irgendwie so begleitend immer mit einem Video dokumentiert. Und genau, für die Bäcker, genau. Die können eben sich die Videos immer ansehen. Und seit 2 Monaten war Stille. Und es kam kein neues Video. Und man hat sich so gefragt, warum ist das wohl der Fall? Und ja, sie haben wohl ihre Geldprobleme nicht ganz in den Griff gekriegt. Und ja, überlegen, was sie jetzt tun wollen. Okay. Und sind jetzt zum Schluss gekommen, okay, wir machen im Januar 2014 einen Pre-Release. Aha. Mit dem ersten Teil des Spiels für die Bäcker, was man aber auch kaufen kann, sodass dann durch die Verkäufe Geld reinkommt, um das Spiel überhaupt fertig zu machen. Okay. Was dann im, glaube ich, Juni kommen soll, Juni 2014. Okay, aber das ist, was dann kommt, ist auch nur der erste Teil oder weil das? Nein, also folgendermaßen geplant: Im Januar 2014 kommt der erste Teil als Pre-Release. Mhm. Das ist dann für die Bäcker kostenlos, weil die haben das Spiel ja schon gekauft. Ja. Irgendwie Steam Early Access. Genau. Das ist wohl neu, oder? Das ist relativ neu, genau. Ja. Und andere Leute können das aber dann schon kaufen, den ersten Teil. Mhm. Und der zweite Teil wird dann nachgeliefert als Update. Ach so. Okay. A few months down the road kommt dann der zweite Teil. Also das klingt halt irgendwie nicht so realistisch alles. Von vorne bis hinten nicht. Also wenn ihnen die 3 Millionen nicht reichen, die sie da eingesagt haben, um das Spiel überhaupt zu erstellen, haben sie an sich ein Problem, glaube ich. So, finde ich. Ja, also das Problem ist halt irgendwie, also wenn ich es richtig verstehe, sie haben das Projekt, also Tim Schafer hat das Projekt aufgeblasen, damit es dem Budget entspricht, und jetzt hat er es zu weit aufgeblasen, genau, ja, und das Budget reicht nicht. Ja. So. Ja, die Zeit sowieso auch nicht. Ja. Also der hat schon interessanterweise so in der ersten Überlegung von dem Schreiben sagt er, vielleicht noch mehr Geld fragen. Mhm. Also das macht ja das, die Entwicklung nicht schneller. Nee. Also vielleicht bei, aber bei mehr Zeit der ist halt auch mehr Geld. So ein bisschen, aber nicht. Mhm. Also die große Veränderung ist hauptsächlich, dass es sozusagen eine kaufbare Vorversion geben wird. Okay. Also man kann das jetzt quasi nochmal, also es gibt, man kann das quasi nochmal nach Kickstarten. Ja, so, halt auch über diesen Weg. Und gut, ich kann diese ganze Problematik verstehen. Das Schlimme ist, es wird halt immer wichtiger, dass dieses Projekt am Ende ein Erfolg wird. Sowohl moralisch, was Kickstarter angeht, weil wenn das den Bach runtergeht, dann wird es, glaube ich, schon auch Auswirkungen auf Kickstarter haben. Ach, das glaube ich gar nicht. Also in der Games-Branche wird Kickstarter sowieso schon so ein bisschen totgeschrieben, schon seit das Adventure gefundet ist. So, weil immer so, oh, jetzt kommen mir diese Spiele-Veteranen und knüpfen uns Geld ab für irgendwie Kram und bla. Also da hat das sowieso nie so eine gute Presse gehabt. Und ich glaube nicht, dass jenseits der Games-Branche das für Kickstarter wirklich... Nein, jenseits der Games-Branche ganz sicher nicht. Ich spreche jetzt schon für innerhalb der Games-Branche. Mhm. Und zweitens sozusagen moralisch für das Studio selber, also für Double Fine selber. Für Double Fine ist es in der Tat schwierig. Vor allem, sie haben jetzt irgendwie auch dieses zweite Ding gerade irgendwie losgetreten, ja. Kickstarter-technisch, weil sie irgendwie meinten, so, wir haben ja irgendwie jetzt hier Teams, die haben nichts zu tun. Klingt halt irgendwie so auch, also das mag ja organisatorisch durchaus so sein, aber es halt, klingt irgendwie auch komisch in dem Kontext. Ja, man möchte halt ungern das Gefühl haben, das ist so ein Fass ohne Boden. Hm. Und so wirkt es gerade. Auf der anderen Seite, es ist ganz interessant, so, wenn man sich so die Spieleszene Twitter-Reaktionen ansieht, Spiele machen kostet ja Geld. Ja, wer also hat's gedacht? Insofern ist es ja auch ein ganz heilsamer Schock, das zu sehen, wie viel Geld Spiele machen eigentlich kostet. Hm. Ja, wobei ich muss sagen, bei der Art von Spiel, die ich mir jetzt von Tim Schafer und von Double Fine erwarte, will ich eben nicht diesen AAA-Zuschlag noch oben drauf. Da will ich eigentlich so, das Spiel ist der Kern und dann da was zum Rumbauen. Also da ist für mich so ein Unterschied, ob jetzt irgendwie so ein High-Profile-Hollywood-Film Spielchen passieren soll, das halt einfach Geld kostet, aber die Essenz nicht so wichtig ist, oder ob ich jetzt so ein Spiel habe. Das kann man natürlich dann auch noch mit... Die haben aber höhere Budgets als 3 Millionen. Ja, das stimmt natürlich auch. Also aber trotzdem, also da ist, denke ich mir schon, mit 3 Millionen sollte da ein gutes Spiel bei rauskommen können eigentlich. Also da ist... Naja, also klar, du kannst für 3 Millionen ein gutes Spiel machen. Ist ja die Frage, ob das Spiel ist, das Tim Schafer sich ausgedacht hat, nachdem er das Budget aufgeblasen hat. Offensichtlich nicht. Wenn du so jemanden wie Tim Schafer keine Constraints mehr gibst, dann hast du einen Peter Molyneux vor der Nase. So. Ja, das ist, ich glaube, das ist das Problem. Ja. Und offensichtlich hat, also der Constraint war ja schon 3 Millionen US-Dollar. Und so wirklich hat das aber auch nicht gegriffen. Ja, in dem Kontext fände ich jetzt interessant, wie viel hat denn The Cave gekostet? Aber das wissen wir natürlich nicht. Ja, natürlich nicht. Ja, so aus dem Bauch raus würde ich sofort sagen, das kann man für 3 Millionen machen. Auch in den Production Values, die sich da vorgenommen haben. Die Frage ist, was kannst du für 3 Millionen machen? Also es ist ja, wir reden ja irgendwie von dem schwammigen, ein gutes Spiel von Tim Schafer. So. Naja, aber schau dir mal alleine an, wie groß das Team ist. Da sind dann 3 Millionen plötzlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Und das ist halt eine Zeitsache. Wenn ja, klar. 3 Jahre dran arbeitet. Wie lange mal arbeitet er jetzt schon dran? Ein Jahr. So knapp. 1,5 fast. Nee. Ja. Echt? Ist das schon so lange her? Ja. Schon fast 1,5. 1,5 ist Jahre, ist verdammt teuer. Ja. Und dann nochmal ein Jahr drauf. Double so. Vielleicht kommt ja dann einfach so eine Lost in La Mancha-Doku bei raus. Oh ja, stimmt. Also die wird quasi live schon gemacht. Ja, das ist ja das Tolle. Also man hat auf jeden Fall diese Doku gefundet. Also was man auf jeden Fall sehen kann, das ist, wird schon hübsch, das Spiel. Aber es wird halt nicht... Nicht fertig. Ja, nicht. Du siehst dem nicht die 3 Millionen an. Hm. Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass man Spielen sowieso nicht die Kosten der Spieler ansieht. Natürlich nicht. Oder auch falsche Vorstellungen davon hat, wie viel ein Spiel kosten kann. Ja. Da hilft es natürlich auch gar nicht, dass die Indie-Entwickler dann immer so Zeit nicht mitrechnen. Weil ja, klar. Gerade die Zeit ist ja das Teure. Ja, ja, sicher. Ja, klar. Spiel. Und auch wenn du so, aber bei Kickstarter, was Spiele angeht, finde ich es halt echt schon ein bisschen. Es wird ein bisschen schwierig so an sich, weil auch so, was bei Star Command rausgekommen ist, finde ich ein bisschen schade. Also es war halt auch viel mehr, also das viel mehr gewollt, als dann bei rauskommt, Syndrom, finde ich beim Miterleben, das ist konzeptionell schwierig. Wenn du ein Spiel so, also wenn du so Vorankündigungen mal hast und mal ein bisschen Video davon und dann, okay, und dann kommt das eigentliche Spiel, dann ist das eigentliche Spiel, ist das was anderes, als wenn ich so diesen Prozess miterlebe und diese ganzen schmerzhaften Entscheidungen von, wir machen jetzt das nicht, wir machen jetzt das nicht, wir machen jetzt das nicht, auch noch wirklich so vor der Nase habe, dann das ist für mich als dann Konsument des Spiels echt hart. Also es ist halt, also da ist halt irgendwie Kickstarter auch unterschiedlich gut für je nachdem, was man so macht. Ja, bei Hardwareentwicklung ist es halt so, dass das Teuerste meistens erst zum Schluss passiert. Ja, also dieses ganze Injection Molding, Machining, Kram, Gedönse. Da eignet sich Kickstarter halt gut, weil du schon einen relativ guten Eindruck von dem bekommst, was du auch dann mitfinanzierst. So, bei Software ist es halt, kennen wir alle, die harten Entscheidungen machst du zum Schluss. Ja, so. Weil am Anfang hast du irgendwie so diesen Traum, den du ins Blaue hineinmalst und davon streichst du halt dann so lange Sachen weg, bis es realistisch ist. Und das ist halt für Kickstarter dementsprechend schlecht geeignet dann. Ja, und ich denke auch viele Projekte auf Kickstarter sind underfunded. Also da ist schon die Grundannahme für das Geld, ein Spiel machen zu können, gar nicht realistisch. Also das war bei Star Command einfach komplett der Fall. Die haben ja dann eben noch einen zweiten gemacht und. Und ja, ich weiß es nicht genau, wie man das lösen kann, weil, also das ist auch eine Sache, die mich jetzt persönlich von Kickstarter abhalten würde, so eine Kickstarter-Kampagne zu machen, weil du gehst sozusagen eine Verpflichtung ein und kannst überhaupt nicht sagen, kann ich die einlösen in der Art und Weise. Ja. Und vor allem, du kriegst so ein Batzen Geld und du musst halt mit dem zurechtkommen und in der Zeit muss das Produkt dann da sein, weil wenn du das nicht schaffst, dann stehst du halt vor der absoluten Katastrophe. Es ist halt ein Publisher-Vertrag. Ja. Es ist halt ein Publisher-Vertrag mit dem Internet, genau. Ja, wie du heute auch schon getwittert hast, aber im Wesentlichen ist es ein Publisher-Vertrag. Aber mal um das ein bisschen zu kippen auf was Positives, es gibt eine Kickstarter-Kampagne für eine Doku über Sierra Online. Und die würde ich euch ans Herz legen, die vielleicht zu fanden. Die haben schon so einen kleinen Cut vorne dran mit den ganzen Sierra-Größen, so Interview-Style. Das ist schön. Das wäre was, das lohnt sich zu becken, glaube ich. Ja, ich habe letztens auch ein paar Interviews mit Roberta Williams geguckt für den Retro-Zirkel, weil es um King's Quest 7 ging. Das war schon an sich sehr unterhaltsam und ich kann mir vorstellen, dass so eine richtige Doku da noch mehr unterhaltsam ist. Für Filme funktioniert das irgendwie erstaunlicherweise auch relativ gut, finde ich, so der Prozess. Weil man da halt irgendwie weiß, dass man die Katze im Sack kauft. Ja. Also da ist es einem zumindest bewusster, glaube ich. Aber weil du gerade gesagt hast, ins Positive, wenn so negativ sehe ich das jetzt im konkreten Fall auch gar nicht. Ich wäre sogar zufrieden, wenn das ganze Projekt scheitert und sie so ein das haben wir probiert veröffentlichen würden. Postmortem. Ich finde es gerade wahnsinnig spannend, so dieses da entsteht was, man sieht, was da entsteht und selbst wenn es scheitert, hätte ich das Bäckergeld jetzt, was ja nicht viel ist, was war das, 15 Euro oder so? das Bäckergeld, ja, Butterbrezen, da habe ich mehr Geld gelassen als bei Kickstarter. Hast du aber auch mehr bekommen. Echt? Ich habe schon, glaube ich, weniger Butterbrezen in meinem Leben gegessen, als ich schon Geld nach Kickstarter geworfen habe. Nein, es kam auch immer viel raus. Ich meine jetzt bei Double Fine. Also selbst wenn sie scheitern würden, fände ich es toll. Und dann fände ich es aber ganz toll, wenn sie den Rumpf veröffentlichten würden. Das kaputte Spiel. Das ist sowieso so schade. Es gibt so wenig halbfertige Spiele zu spielen. Wo du dann an der Stelle kommst, wo es einfach nicht mehr weitergeht, weil es nicht gemacht wurde. Naja, aber das finde ich toll. Die wenigsten Spiele werden halt sequenziell so entwickelt. Ja, also, dass es wirklich so irgendwann die Stelle gibt, wo es dann plötzlich nicht mehr weitergeht, sondern meistens ist es halt irgendwie so. Ja, aber ja, Also veröffentlicht mehr unfertige Spiele. Ich finde das immer forensisch interessant. Ich glaube, deine Motivationen und Interessen decken sich nicht unbedingt mit dem Großteil der Funder. Das glaube ich auch, ja. Das nur am Rande. Gut, wir reden die ganze Zeit eh schon über Spieleentwicklung. Da können wir eigentlich ein bisschen Bauchspiegelung, die Nabelschau, warum sage ich Bauchspiegelung? Die Nabelschau. Bauchspiegelung. Oh je. Die Nabelschau auch noch ein bisschen extremer gestalten und über uns selbst reden und über die Spieleentwicklung, weil, oh Wunder, Wunder, es gibt ein Carcassonne-Update. Juhu! Juhu! Ja, wir haben ein Update gemacht, wir haben das, wir schalten es demnächst frei. Also nach dem Podcast, wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich schon auf dem Weg in den App Store. Ja, genau. Und wir haben auf euch gehört. Ihr habt nämlich gesagt, das mit dem Scoring ist teilweise nicht so transparent oder ab und zu ärgert ihr euch, weil ihr irgendwie nicht genau wisst, warum ihr jetzt die Wiese verloren habt oder sowas. Und das haben wir eingebaut jetzt. Jetzt kann man schön die Wertungen alle nachgucken, sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad, während des Spiels, also auch am Spielende. Und dann seid ihr nicht mehr verloren. Es ist ja jetzt auch mit wie viel Expansions haben wir jetzt? 3 oder so? Und dann, wenn jetzt noch mehr dazu kommt, dann wird es ja endgültig unübersichtlich. Weil halt irgendwie auch so viel gepunktet und gewertet wird und irgendwie, da braucht man halt ein bisschen Übersicht. Ja. Und insofern tut es halt irgendwie auch Not, gerade so da ran zu schrauben und zu gucken, dass das übersichtlich bleibt. Ja, ist jetzt eine schöne Grundlage auch für mehr. Ja, sagen wir mal so. Ja, ja. Und umgekehrt natürlich auch für weniger Regeln lesen müssen. So. Stimmt, ja. Was ja immer schön ist. Ja, da sind wir auch sehr dafür. Ja, und man kann dann nach dem Spiel mit dem persönlichen Carcassonne-Coach sich das alles nochmal angucken und durchgehen. Genau, genau. Wo waren die Fehler? Genau, das bauen wir als nächstes ein. So ein kleines Videofenster, das dann hochpoppt und dich irgendwie berät. So hier, hättest du doch nur die Wiese früher und bla. 69 und dann, Cent die Minute. Genau. So Live-Chat mit dem Carcassonne-Coach. Ja, ich mag ja immer so Statistikkram gerne, deswegen freue ich mich da auch drauf. Tja. Da kann man letztendlich gucken, warum man jetzt verloren hat. Das ist halt das Feature für mich. Gut, demnächst in Ihrem App Store. Das nur am Rande als Eigenwerbung. Und dann kommen wir auch schon jetzt irgendwie quasi nahtlos in den Konsum. Du hast uns was mitgebracht, das finde ich auch sehr toll. Und das mit und von, nenne ich von, aber mit Warwick Davis ist. Genau, Warwick Davis, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ihr kennt ihn bestimmt, ihr wisst nicht, wie er heißt. Ich habe reingeguckt und hab mir gedacht, aha, den kennst du. Ja. Willow? Genau, Willow. Willow, yep. Diverse Ewoks, R2-D2. Nee, aber R2-D2 da, nicht. Da, bei den Ewoks. Nein, stimmt, das ist nicht R2-D2. Diverse R2-D2 Ewoks. Kommt in der Serie bei auch vor. Bei den Ewoks erkennt man ihn nicht so gut. Ich, was ja thematisiert wird. Also, genau. Also um was geht es? Es geht um Life's Too Short, was eine von, also, oder zumindest, weiß nicht, Ricky Gervais und Steve Merchant spielen mit und haben sie, glaube ich, auch produziert. Genau, die sind die Produzenten. Ist wieder so eine Mockumentary, hat auch so ein bisschen von der Schmerzgrenze so ein bisschen The Office-Qualitäten auch. Mhm. Und es geht eben um Warwick Davis. Ist auch gut, dass man den Namen sich nicht merken kann. Das passt dann auch zum. Also, es wird suggeriert, wenn man sich ein bisschen angeguckt hat. Es ist ein Achtteiler. Der Pilot ist zumindest auf YouTube. Ich weiß nicht, ob. Echt? Die anderen, ich dachte, das wären zwei Staffeln mittlerweile. Sind schon zwei Staffeln. Kann auch sein. Aber wer so ein bisschen diese Mockumentary und Fremdschämen und so ein bisschen Anstrengung und den Humor von Ricky Gervais und Co. Mag, für den ist es ein gefundenes Fressen. Es kommen auch immer wieder so andere Celebrities vorbei und verhalten sich so, wie man es jetzt nicht erwarten würde. Ja, ja, ja. Und alle auch. Macht Spaß, finde ich. Also ist so, macht Schmerzen und Spaß. Ja. Und Warwick Davis ist halt auch großartig. Also ich finde den voll super. Dwarfs for Hire, genau. Ja, das ist eine Konsumempfehlung. Schön. Du hast auch noch mehr Konsum zu empfehlen. Nämlich möchtest du noch ein bisschen nachhaken in Sachen XCOM. Ja, ich möchte ein bisschen nachhaken in Sachen XCOM. Ich habe jetzt einfach ein bisschen länger gespielt, die XCOM-Version fürs iPad, und wollte eigentlich im Wesentlichen auf zwei Sachen eingehen. Die eine Geschichte ist, sowohl auf meinem iPad groß, also iPad 3, als auch auf meinem Mini, stützt immer mal wieder ab, und gefühlt ist es so, dass es so Memory Pressure ist wirklich, dass sie halt einfach vom System gebeten werden, sich zu beenden. Ich habe da, glaube ich, auch entsprechende Crashlogs gesehen, die so aussehen. Also Crash, Logs auf dem Gerät, die das nahelegen. Und das finde ich halt schade, weil es führt halt dazu, dass also einerseits hilft dann dieses unsägliche iPad-Neustarten, das ja auch so für ansonsten nur für Telltale-Games vorenthalten ist, damit es ein bisschen länger nicht abstürzt, aber stürzt dann trotzdem irgendwann unterwegs ab. Und der zweite Nachteil davon ist, dass der Startup relativ lange dauert, weil da kommt halt so dieses 2K-Video und was auch immer. Es ist halt mehr so klassisch Videogame-Startup, und das ist, da werde ich ein bisschen ungeduldig. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es ein bisschen mehr gespielt, und ich muss sagen, es ist halt einfach wirklich schön, das vollwertige Spiel. So, das kann man nicht anders sagen. Das sind ein paar Videosequenzen, haben sie weggelassen, einfach damit es wahrscheinlich nicht so groß wird auf dem Gerät. Aber nicht aus technischen Gründen. Und die Grafikqualität ist ein Hauch schlechter als auf der Xbox, aber fällt jetzt auch nicht so auf. Also du hast halt ein bisschen weniger Blur und Shadow und Nebel und so Zeug. Und es ist trotzdem also echt gute Qualität, und die Steuerung ist viel besser als gedacht. Also ich habe mir halt gedacht, so, dass es eher stressig ist, weil ist halt so ein komplexes Spiel auf Maus ausgelegt und nervt dann sehr, weil sie UI-mäßig die Spiele das meistens nicht drauf haben. Und da bin ich sehr positiv überrascht. Das könnte noch besser sein, keine Frage. Aber man macht nahezu keine Fehlbedienung, und man braucht auch nahezu man macht einfach kaum Fehler, und es ist gut so. Ja, es ist so, es könnte noch schöner sein, aber es ist auf alle Fälle zum Spielen her, gefällt es mir viel besser, als mit dem Xbox-Controller zu steuern, wobei das wahrscheinlich eh klar ist. Mit der Maus habe ich es noch nicht gespielt. Den Vergleich habe ich nicht. Und ich habe auch noch nicht jetzt die Aliens besiegt. Oh, ich glaube, das ist ja eher so ein Langzeitziel, die Aliens zu besiegen, ja, oder? Also ich merke halt, dass ich selber nach wie vor für diese Art Spiele, wo man so viel Zeit versenkt, so ein bisschen... Es verursacht mir Schmerzen, und ich spiele es trotzdem bis spät in die Nacht. So, weil ich mir denke, so, warum jetzt so viel Zeit da rein versenken? Aber gleichzeitig ist es schon einfach ein gutes Spiel. Ein gutes Spiel ist ja auch Last of Us. Und da hattest du eine Anekdote anzumerken. Ich weiß gar nicht, ob wir groß über das Spiel reden wollen. Also ich würde damit zumindest hoffen, dass wir nicht groß spoilern, weil ich nur die ersten 4 Stunden gespielt habe bisher aufgrund von Zeitmangel. Aber wir haben uns irgendwie letztens unterhalten über Ellen Page. Und genau, und ich habe halt Last of Us gespielt und habe gedacht, wann kommt die jetzt endlich, wann taucht da Ellen Page auf? Und es ist ja so, dass Last of Us vom Spielen her ungefähr, man spielt so eine halbe Stunde bis Stunde, glaube ich, bis man wirklich auf so das Mädchen trifft, das dann der so mehr oder weniger der Companion ist erstmal, der auch so die Maus mitbekommt. Und ich dachte, ich war voller Überzeugung, dass das Ellen Page ist. Also ich habe mir gedacht, warum hört sich die Stimme so ein bisschen, warum ist die Stimme nicht genauso, die erkennst du doch eigentlich von also dass das Ellen Page ist im Sinne von, die haben Ellen Page gemocapped und die hat das auch gesprochen. Die hat es zumindest gesprochen, vielleicht haben sie auch gemocapped, aber sie hat es zumindest gesprochen, hätte ich mir gedacht, und die haben es auch ein bisschen nach ihr modelliert. Und jetzt hatte ich dann wieder Zeit, ein bisschen Games News zu lesen, und hier im Büro hast du mich auch darauf hingewiesen, dem ist ja gar nicht so. Das Spiel, wo Ellen Page mitspielt, heißt ja ist ja von Quantic Dreams, also von denen, die Heavy Rain gemacht haben, und das ist auch ein ganz anderes Spiel. Ich weiß nicht, warum ich das... Ich habe auch schon das Video gesehen zu dem Spiel, wo das es gibt so diese Mocap-Sequenzen, wo sie irgendwie so auf der Couch auch sitzt und dann parallel so in dem Mocap-Video. Also es gibt einiges an Videomaterial zu dem Spiel. Das wie heißt übrigens? Beyond Two Souls. Und auf das ich mich auch wirklich sehr, sehr freue. Heute Morgen gibt es in München einen Vortrag drüber. Und ich habe mir aber Last of Us eigentlich deswegen gekauft. Du hast dir Last of Us gekauft, weil du dachtest, es wäre das Beyond Spiel. Two Souls. Okay. Genau. Ja. Und es ist endlich draußen, und die Leute haben ganz positiv reagiert. Haben mir gedacht, ja dann. Ja, nicht ganz, Dom. Nee. Kann man jetzt so nicht sehen. Aber auch kein Fehlkauf an sich, weil ist ja auch ganz schön. Ja, da muss ich auch zustimmen, kein Fehlkauf. Und ich habe ja auch, bevor ich es gekauft habe, mir schon so die Erwartung hatte an das Spiel, war schon, dass es das ist, was es gerade ist. So. Also es ist schon so ein Zombie, hoffentlich nicht so viel Shooter und mehr Story-Geschichte ist, aber es hat zumindest da reingetroffen. Also mich ärgert es jetzt nicht. Was mich ärgert, ist, dass sie wirklich sehr schamlos die Ellen Page da nachmodelliert haben eigentlich. Ja. Und das beschwert sie sich auch selber drüber in den News, finde ich auch vollkommen gerechtfertigt. Und bei mir hat es auch wirklich top funktioniert. Ja, ich weiß es nicht. Ja, aber es geht noch weiter. Sie haben eine U-Bahn-Karte geklaut. Oh mein Gott. Ohne den Designer der U-Bahn-Karte zu benachrichtigen. Das spielt ja in Boston, glaube ich, oder? Ja, und da habe ich dann, also da, das war so der Punkt, wo ich mich gefragt habe, ist das noch okay? Also ist es noch sinnvoll, in einer Welt zu leben, wo man dann sich das U-Bahn-Kartendesign lizenzieren muss, wenn du sozusagen ein realistisches Spiel machst, das wirklich da spielt und du die U-Bahn-Karte zeigen möchtest? Das sind jetzt sehr essentialistische Fragen, da gleich. Also, okay, ist, in dieser Welt zu leben. Na, ich kann es ja verstehen, okay, es ist ein Multimillionen-Dollar-Spiel, da fühlt sich das gerecht an, dass man dann auch was dafür kriegt, wenn die eigene U-Bahn-Karte da benutzt wird. Ja, und die Stadt muss natürlich auch was dafür bekommen, dass sie abgebildet wird. Ja, das ist ja aber jedes das Bauwerk ist halt genau das Problem, wo ist da die Grenze? Und wir haben dieses Problem ja unglaublich krass schon im Filmbereich, wo du dann jeden Schnipsel irgendwie dir lizenzieren lassen musst. Ja, auch Fotografie, Also du kannst ja im Bundestag in so dieses dem Volke kannst du ja nicht fotografieren, weil es ja unter Urheberrecht und Gedöns. Und das finde ich dann schon wieder schrecklich. Ja, du guckst so gesprengt. Das auch ist nicht privat oder nur in... Sobald du es veröffentlichst, ist halt irgendwie hier... Sag mal. Ja, oder in Ausstellungen, wo da immer steht, nicht fotografieren überall. Deshalb bin ich doch da, damit ich mir auch Fotos mitnehme, damit ich nochmal mich darüber freuen kann, dass ich da war. Tja. Selbst wenn ich sie nicht veröffentliche, sondern nur für mich selber haben will. Das ist nicht so einfach. Ja, denke ich mir aber an der Stelle auch. Also das ist so, schwieriges Feld, aber eigentlich schlägt sie in die falsche Richtung aus. Also sie sind wohl gerade dabei, sich zu einigen. Wird es real strafverfolgt? Keine Ahnung, wie die rechtliche Situation ist. Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht. Wenn ich in Kunst die Realität abbilden möchte, um eine Aussage zu treffen, dann finde ich es nicht gut, wenn die irgendwie dafür bezahlt werden muss, die Realität. Ja. Tja. Und das ist aber so nach unserer jetzigen Rechtslage. Und ja, damit bin ich nicht so glücklich. Oder halt so Google Maps-mäßig. Street View meine ich. Das ist dann so Blur-Effekt. Also jetzt mit iOS 7 kannst du das dann wieder machen. Genau. Und in Zukunft in allen Computerspielen nur noch OpenStreetMaps. Oh. Stimmt. Nur noch OpenStreetMaps und so ähnlich wie diese eine Tageszeitung, die da in allen Filmen der Welt stattfindet. Genau. Hatten wir auch letztes Mal. Aber nochmal zurück zum Spiel. Ich meine, du hast es ja auch schon gespielt. Irgendwie, du willst nicht gespoilert werden, nicht zu weit. Also Marcel hat sich den Film angeguckt, was ich auch empfehlen kann. Dazu kann ich ganz simpel sagen. Also ich habe ja zugeguckt, wie du gespielt hast und auch den Film. Ihr werdet es eh nicht durchspielen, also schaut euch den Film an. Die Leute, die jetzt empört sind und aufspringen, sollten sich das Computerspiel lieber reinziehen und es spielen. Aber ich glaube, ganz viele schauen sich das Ende nicht an. Und spätestens dann, wenn ihr einfach das Spiel nicht weiterspielt, schaut euch einfach den Film an, weil das lohnt sich dann auch. Mich also, hat's erinnert den Film, von dem man spricht, ist halt einfach ein Playthrough, Zusammenschnitt, oder? Nein, Playthrough wäre zu lang. Zusammenschnitt von den Cutscenes. Ah, okay. Plus das reicht. Das ist ganz lustig, dass das einfach tatsächlich eine stringente Sache ergibt. Also du kannst diese ganzen Action-Sequenzen eigentlich raushauen. Und dann hast du sozusagen ein besseres Walking Dead, so eine Staffel oder vielleicht ein Zweiteiler. So fühlt sich das dann an. Und darauf würde ich, glaube ich, nicht verzichten. Das macht Spaß. Und wenn man es emotional mehr miterleben möchte und sich durch das Spiel durchkämpft, dann natürlich das Spiel. Also ich muss sagen, mich hat sehr begeistert so die Einstiegsszene, wie man so reingeholt wird ins Spiel. Und da bin ich auch sehr froh drum, dass ich die gespielt habe wirklich. Weil da ist zwar interessanterweise kaum Spielmechanik, aber da ist man halt irgendwie drin. Und ich war ja, ich glaube, ich hatte im Hinterkopf schon dieses Ellen Page-Ding nochmal, weil ich habe mich ja schon auf was gefreut, was vielleicht ein bisschen mehr wie Heavy Rain ist. Hm. Und die Anfangsszene ist halt mehr wie Heavy Rain. Ja, du erlebst diese Szene einfach. Und das ist jetzt, geht jetzt noch nicht darum, dass du jetzt eben so diese Zombie-Shooter-Situation ausgesetzt bist, was der Rest vom Spiel so macht. Und da ist halt meine persönliche Motivation, dieses Sneak and Shoot exzessiv zu spielen, nicht mehr groß. Okay. Also diese ganzen Spielelemente, also so ein bisschen mal in Stress wegrennen von irgendwas finde ich toll und vielleicht mal ab und zu ein bisschen wo durchsneaken, aber wirklich da also ich finde das Spiel hochzutreiben, dass du wirklich viel Zombies abschießen musst und viel durch die Gegend sneaken musst, das reizt mich halt gar nicht mehr. Also ich finde diese Duck-and-Cover-Mechanik halt mittlerweile einfach auch total langweilig, wenn ich ehrlich bin. Weil ich meine, das ist auch schon, also das ist halt Naughty Dogs ganz grundsätzliches Problem, dass die halt immer so dieses irgendwo diese Duck-and-Cover-Sachen einbauen und dann siehst du eh schon von weitem, da vorne kommen jetzt Gegner, weil da stehen irgendwie Kisten im Weg. Das nervt mich so ein bisschen. Auf der anderen Seite finde ich aber, dass gerade jetzt hier bei Last of Us die Gegner so einen unglaublich subtilen Horror mitmachen, zumindest von dem, was ich schon gesehen habe, also diese Klicker, die halt nichts sehen und immer nur so nach Gehör quasi dich angreifen. Die finde ich halt super gemacht, weil du kannst halt um die rumschleichen und das Schleichen ist schon noch was mir sehr viel Spaß macht, so als Mechanik. Und das hat halt irgendwie dieses, wenn man sich erlaubt, sich da reinzusaugen, dann funktioniert das ganz gut, finde ich. Bei den Clickers finde ich das auch gut. Also das sind so eine Art, wo das gut funktioniert, aber in der gesamten Spielmechanik ist halt, also es ist am Anfang sehr langatmig, also so in der ersten halben Stunde läuft man einfach mal quer durch die Stadt ganz sinnbefreit eigentlich. Hat ein bisschen Dialog mit der Person, mit der man da unterwegs ist. Aber eigentlich ist da wirklich so laufen. Also für mich könnte das eingedampft werden auf so ein bisschen mehr als die 3 Stunden, die dann diese Cutscenes sind und dann wirklich von jedem Spielelement halt die Essenz rausziehen und fertig. Also das ist, ich habe es auch gemerkt, also wenn man es jetzt zum Beispiel mit Tomb Raider vergleicht, also oder Lara Croft, wie hieß der letzte? Der letzte ist Tomb Raider. Da fand ich das Pacing her angenehmer. Also da ging es schneller weiter. Die Storyline fand ich makaber, bescheuert, anstrengend bei Tomb Raider. Aber so der Ablauf und die Erlebnisse, die du zwischendurch hattest, also du hast immer so einen Ausblick von irgendwie ganz oben und du musst wirklich was erreichen. Weniger rumgeschoote, das fand ich da schon auch schöner. Die Brutalität ist bei allen zu viel eigentlich. Also die könnte ich hier wie da eigentlich wegdenken, wobei ich bei Last of Us das Gefühl hatte, es wird relativ gut thematisiert. Man ist nicht so allein damit. Also bei Tomb Raider ist man irgendwie so, das ist halt einfach hier ultra gewalttätig auf dieser Insel und ich bin jetzt dann wieder traumatisiert oder nicht und das ist vielleicht meine Backstory oder nicht. Und bei Last of Us ist eher so, man fühlt sich nicht gut dabei. Und zwar nicht jetzt so, weil man jetzt geschunden wird, so, sondern weil man in dieser Rolle, also man macht es, man fühlt sich ein bisschen gezwungen, alle umzubringen, die da gleich vorbeilaufen, weil es halt die Spielmechanik ist. Aber so von dem, was die Story dann damit macht, ist es irgendwie, da wird ein bisschen reflektiert und das finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Also ich bin da immer noch total unentschieden. Ich fand es sehr spannend, diese Herangehensweise an Gewalt in dem Spiel. Im Grunde wird es auch storytechnisch nur so indirekt thematisiert. Also nicht so, wie es halt aus Hollywood typisch ist, du bist der Gute, du bist der Schlechte oder das Böse gemacht. Jetzt mal aufpassen, dass ihr mich nicht spoilert. Genau, aber es wird thematisiert. Auf der anderen Seite lebt das Spiel dadurch auch wieder. Also es ist eine ganz komische Situation. Ich finde es gut, dass sie es überhaupt aufgegriffen haben. Ja, aber an sich muss ich für mich selber, ist es halt, ich brauche diese ganze brutale Ecke nicht. Also ich habe dann eher so diese Thriller-Geschichte, die bei Heavy Rain passiert, so wo auch Spannung da ist, wo man auch irgendwie mal ein bisschen echt eklige Sachen mal machen muss, aber halt einmal als Effekt gefühlterweise. Und nicht die Grundmechanik. Deshalb bin ich auch, ich meine, aber was erwartest du von einem Zombie-Setting? Also auch selber schuld, wenn ich das Spiel kaufe. Aber ja. So, das ist so. Ich hätte gern mehr AAA-Titel, so wie Heavy Rain und Story-getrieben und nicht diese Standard-Shooter und Gemetzelmechanik. Oder wenn es so ist, dann halt durch irgendwie softer, weil ich finde schon, also da wirkt bei mir so bescheuert ich die ganzen Politikaktionen in die Richtung immer finde. So, bei der Menge an Brutalität will ich das eigentlich? Das stelle ich mir schon die Frage. So. Mm. Und ich habe zufällig auch letztens dann wieder bei irgendwelchen Supercuts durch die Gegend geguckt und weiß nicht, die Daily Show hat das irgendwann mal damals bei Mortal Kombat erwähnt, das Remake. Und da dann nochmal gesehen, das spitzt dann nochmal an die Spitze, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Es gibt irgendwie so einen Supercut von allen Fatalities von dem aktuellen Mortal Kombat und das ist nicht reingucken, meine Damen und Herren. Das ist so, da, also wenn dich das nicht verstört, dann ist echt schon schwierig. Ja, narrativ fand ich jetzt The Last of Us schon einen Schritt in die richtige Richtung, muss ich sagen. Also es hat für mich, die Story informiert wirklich mehr das Spiel, als ich so gewohnt bin, gerade von so Third-Person-Shootern, in Anführungszeichen, ja, also Action-Adventuren. Das fühlt sich nicht so aufgepfropft an, das fühlt sich irgendwie organischer an. So. Also es ist irgendwie, es ist mehr so eine Story zum Erleben als eine Story, die irgendwie kontextualisiert, warum du jetzt gerade schießt. Mhm. So, also ich finde auch, dass die Szenen, zumindest bis dahin, wo ich es gespielt habe, halt zu lang sind, wo du irgendwie jetzt gerade keine Story hast, sondern dich nur durchkämpfst. Aber vermutlich sind wir halt einfach schon zu alt und zu schlecht Sachen Spiel oder so, keine Ahnung. Also ich wünsche mir noch einen Zusammenschnitt des Spiels auf YouTube. Der Hauptdarsteller öffnet Garagentore. Das war schon in dem Zusammenschnitt, den ich gesehen habe, sehr lustig. Super Cut über Garagentore oder hilft über den das passiert. Irgendwo hochzuspringen. Ja, genau. Ja. Aber das ist halt auch wieder so ein Spiel. Also da merkt man eigentlich, wenn das Spiel ein bisschen zu lang ist. Ja. Also wenn das so auffällt, das ist halt so ausgelutscht dann. Wobei an sich muss ich mir schon auch so, die Gegenden, die sie gemacht haben, haben sie echt alle super schön gemacht. Ja. Also man will alle Gegenden eigentlich mal sehen und im Spiel sieht es sich natürlich auch noch schöner aus als auf den Videos, weil die nicht so gut gecaptured sind, wie jetzt die volle Auflösung von dem Gerät hergibt. Und an sich muss ich sagen, so, ist es ein echt feines Spiel, was das angeht. Das macht auch keine Fehler. Es ist nur eher so, ich merke, dass die Spielmechanik halt nichts mehr für mich ist. Du willst mehr vom Medium. Ich will nicht meine Waffen upgraden und meine Munition managen und das will ich, also die Basisspielmechanik will ich einfach nicht mehr. So, also die ist einfach vorbei. So für mich. Und wo du meinst, wir sind vielleicht einfach schon zu alt, hat, glaube ich, auch damit zu tun, so eine Spielelänge, die hat ganz wenig, also bei allen Medien, die wir an sich konsumieren, wo wahnsinnig viel Platz ist, irgendwie für ein Spiel, hat für mich die Länge echt, das ist eher ein Schmerz als ein Positivum. Und eigentlich ist es natürlich andersrum. Ja, Leute, die sich so Spiele kaufen, wollen den möglichst lang genießen können. So. Ja, also die Frage, wo da, also ich glaube, es gibt da schon eine Mischung im Publikum. Ja. Ich glaube, es gibt auch durchaus viele The Last of Us Spieler und Spielerinnen, die sagen, so mit 6 Stunden oder mit 8 Stunden wäre ich auch zufrieden. Ja, und ich muss nicht irgendwie, keine Ahnung, was ist so Playtime, 16 Stunden oder so, glaube ich. Ich glaube, ja. Also irgendwo hat jemand, war so bei 7 Stunden oder 8 Stunden in der Mitte. Ja, also ich muss auch sagen, so die Hälfte würde mir da locker lang, ja. Wenn man dafür irgendwie so ein bisschen die in Anführungszeichen Shooter-Sequenzen ein bisschen eindampft, fände ich voll in Ordnung. Also das ist ein Effekt, der mir bei Brettspielen auch total aufgefallen ist. Als ich jung war, habe ich ja möglichst lang und ewig und die sollen nie zu Ende gehen und jetzt sage ich was, das dauert 1,5 Stunden, weiß nicht. Ja, das finde ich eigentlich absurd eigentlich, dass dann solche Spiele immer auf diese Länge getrimmt werden, weil das halt sein muss. Ich habe einen Wunsch. Ja. Und so habe einen Wunsch an DLC-Content für diese Art von Spiele, und zwar einen Autoplay. Und zwar einen Autoplay, der die längeren Sachen kürzt. Und also im Endeffekt das, was das Video auf YouTube gemacht hat, das will ich für 5 Euro nachkaufen können und einfach gucken. Und dann wirklich so vielleicht mal rumlaufen noch selber, gerade mal so ein bisschen. Aber für all die Sorte Spiel eigentlich. Hm. So, einfach nur so. Es gab Casual da mal, Update. Es gab da früher auch mal was. Also es gab so bei, was war das bei Final Fantasy oder war das? Es gab Spiele, da konntest du halt alle Cutscenes mit ein bisschen Story-Übergang, wenn du es durchgespielt hast, danach angucken. Ja, ja, ja. Genau. Und das wünsche ich mir für die Spiele eigentlich auch so. Hm. Ja, interessanter Punkt. Ja, das behalten wir mal über als Wunsch. Genau, man skippt nicht mehr die Cutscenes, sondern den Rest. Genau, man skippt das Spiel. That's what I want, my friends. I'm serious. Gut, soweit so viel zu The Last of Us. PlayStation exklusiv haben wir jetzt gar nicht gesagt, aber ist so. PlayStation 3. Alles andere ist doch eben. Egal. Nun ja. Alles andere ist egal. Und nochmal, das Spiel, das ihr eigentlich kaufen wollt, ist von Quantic Dreams und heißt Beyond Two Souls. Sehr gut. Aber ob man es kaufen will, ist ja noch unklar, weil es gibt's noch nicht. So, ja, aber es kommt auch bald. Naja, aber Vorschusslorbeeren sind immer ein bisschen schwierig. Aber wir hören uns morgen mal so den Entwickler dazu anhören. Aber nicht. Weil irgendwie gerade im Rahmen des Filmfests München, Münchner Filmfests, da so eine Vortragsreihe läuft und da gibt es eine Masterclass von Quantic Dream. Selbst wenn das Spiel wirklich nichts taugen sollte, habe ich gerne nochmal den Leuten Geld gegeben, die Heavy Rain gemacht haben. So. Du bist Fanboy, ich sehe schon. Ja. Und in diesem Sinne ist Fanboys dann auch zu Ende für heute. Wir haben ja dann doch noch mit Gelaber über The Last of Us die Zeit hinreichend gefüllt. Finde ich schön. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, wir labern so lange, bis die Uhr abgelaufen ist. Das wäre auch mal ein interessanter Modus. Sollten wir mal einführen, dass hier ein Wecker klingelt. Also bis dahin müssen wir einfach. Ja, können wir auch machen. Ist kein Ding. Da müssen wir jetzt allerdings noch eine Viertelstunde. Nee, heute nicht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Baba. Ciao. Winke, winke. All the work that I have done, it's a very strange business and a very strange endeavor of life. All the work that I have done in my life will be obsolete by the time I'm, 50. Apple II is obsolete now. Apple I's were obsolete many years ago. The Macintosh is on the verge of becoming obsolete in the next few years. This is a field where one does not write a Principia which holds up for 200 years. This is not a field where one paints a painting that will be looked at for centuries or builds a church that will be admired and, looked at in astonishment for centuries. No. This is a field where one does one's work and in 10 years it's obsolete and really will not be usable within 10 or 20 years. I mean, you can't go back and use an Apple I because there's no software for it. In another 10 years or so, you won't be able to use an Apple II. You won't be able to fire it up and see what it was like. So it's sort of like sediment of rocks. I mean, you're building up a mountain and you get to contribute your little layer of sedimentary rock to make the mountain that much higher. But no one on the surface will... unless they have X-ray vision, will see your sentiment. They'll stand on it. It'll be appreciated by that rare geologist, but no, it's not like the Renaissance at all. It's very different. Very different.